am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, in wem ich rede, ist doch klar. Hallo Nachtschwärmer, heute am Freitag. El, sag mich bitte an, komm. Hey, Nachtschwärmer, da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, El. Das ist die ganz neue La Bouche. Oder La Bum? Nachtschwärmer. Heute wird es wieder ganz interessant. Überschrift Kauderwelsch. 999 Mark liegen im Pott heute wieder. Und das geht in 10 Minuten los. Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Wann kannst du losgehen? Ich kann es kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Oh, I can't escape, I'm trapped and there is no... into half. Crack down fast, I keep my face straight, no need to laugh. I did so right, I did so wrong. I regret these things, and what I gotta say strong. I feel the breath now, don't you know? Catch me, cause I'm falling deep down below. Oh, I can't escape, I'm drowning. There is no safe place to go. And I do regret the things I did. But how on earth could I know? Here I go, here I go. Catch me, I'm falling deep. Here I go, here I go. Catch me, I'm falling, falling. Any suggestions? You played yourself, taught yourself a lesson. Out of your mind, you feel like stressing. Searching for answers, you keep on guessing. You messed it up, you're living low. How far you go, man, I don't know. Come out the door, I'll bring you in the light and leave your problems all behind. Hört man's nach Schwimmer? Die neue Tour Unlimited. Nach dem nächsten Song geht's los. Kauderwelsch, das Spiel um 999 Mark. Und jetzt schon mal für alle Fälle die Telefonnummer aufschreiben. 0190 211 255. Aber Pitti, deiner Rakete fehlt doch der Feuerstrahl. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play back. So, Nachtschwimmer. Jetzt heißt Kauderwelsch das Spiel um 999 Mark. Normal geht es so, ein Spielschein bei den Zweigstellen der Badischen Beamtenbank im gesamten Sinngebiet abholen, eine von denen natürlich, die vier Fragen lösen, die auf dem Spielschein stehen, auf die Radiofragen freitags warten, Lösungsbuchstaben gut schütteln und fertig ist das Lösungswort. Dann die 190er-Nummer, die wir öfters durchgeben, anrufen. So, und jetzt kommen die Fragen. Nacheinander erstmal die erste. Und dann wird dann immer nach einem Buchstaben gefragt, den aufschreiben. Ja, also erste Frage, Oberbegriff für eine derzeit sehr populäre Musikrichtung. Der sechste Buchstabe bitte. Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Well, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Boy, voll normal. Voll normal ist das. Der Gewinn der Hohe heute. 999 Mark. Hey. Und jetzt kommt die nächste Frage. Von unserem Kauderwelsch-Gewinnspiel. Ungeziefer der Geheimdienste. Ungeziefer der Geheimdienste. Der fünfte Buchstabe, bitte. Just Schöner Song, ja? Das ist die Disco-Version von The Lion King. König der Leben. Und wir sind mit unserem Kauderwelsch. Das Spiel um 999 Mark. El, Schuhverkäufer, hast du heute auch deine zwei Tage, wo du mitmachen kannst? Ha? Sogar Fred Flintstone hatte seine ein, zwei Tage. Ja, der war kein Schuhverkäufer. Soll das heißen, ich bin nicht so ein Mann wie Fred Flintstone? Nie im Leben. Tradition, mein Junge. Die Bandymänner waren immer für eines bekannt. Den Sexdrang eines Furunkels? Das bringt Spaß und geht voll ab. 4 Stunden Charlie 2000 von 10 bis 2. Und immer dabei Blue Box Banking. Forever Young. Fred, come to bed. Cause my mix had sex with a sexy ex. Oh, Fred, come to bed. Baby, I won't let your dreams get wet. Whoa, whoa. Das ist die ganz neue Erotik. Fred, come to bed. Wo ist das Bett? Come to bed. 22:25 Uhr hier ist Radio Regenbogen, Nachtschwärmer Spezial. Und jetzt kommt unsere nächste Frage. Übrigens, die Auflösung, die machen wir kurz nach 11:30 Uhr. Da gehen die 999 Mark über den Tisch, ganz klar. So wie letzte Woche auch. Also, die Frage. Sonnennächster Planet. Sonnennächster Planet. Der zweite Buchstabe. Ich meine, ich höre Sex, Max. Hey! Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. Das Kauderwelsch-Gewinnspiel. Your love is all around. Heart up, boom, arms feel weak. My head is exploding every day of the weekend. He can't sleep cause your body's so sweet. Put your hand to my heart, can you feel the beat? You don't wanna forego with that sexual healing. When I hold your hand, then I get this feeling. You're the only one, I feel so proud. Sweet, sweet girl, your love is all around. We'll be right back. like flying. Then I see this girl, she is crying. I take her in my arms, it's like a dream. The most beautiful girl in the world I've seen. Look up to me, I see it in your eyes. The moment of truth, no more lies. It's love, love at the first sight. Like heaven on earth, with shining light. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und wir sind mittendrin in Kauderwelsch, das Spiel um 999 Mark. Und jetzt schon mal die Telefonnummer nochmal. 0190 211 255. Kleiner Ohrwurm, wie? So, dann schon mal. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Normal geht das so, aber heute bringen wir alle Fragen über den Äther. Normal geht das so. Spielschein bei den Zweigstellen der Badischen Beamtenbank abholen. Die vier Fragen, die da draufstehen, lösen. Und auf die Radiofragen Das sind übrigens fünf. Freitags warten. Lösungsbuchstaben. Alle zusammen gut schütteln und fertig ist das Lösungswort. Und dann die Telefonnummer, die ich dauernd durchgebe, anrufen. Und das sind Computer und wir rufen dann per Computer den Gewinner ab. Und derjenige bekommt die 999 Mark von Kauderwelsch. Eigentlich ganz einfach. Und das Lösungswort tun wir doch sowieso noch irgendwie beschreiben. Letztes Mal war es ja Surfbrett, da haben wir gesagt, ein Wassersportgerät. Kam ja total hin. Hallo Nachtschwärmer! Das flutscht ja heute wieder. Jetzt kann mich nichts mehr von der Party abhalten. Jetzt ist Zeit für die nächste Frage. Hey! Schlechte Gewohnheit mit vier Rädern. Schlechte Gewohnheit mit vier Rädern. Der sechste Buchstabe. Oh, Susanna, das weißt du doch. Eine schlechte Gewohnheit mit vier Rädern. Here we go. eyes on ass. Yeah, baby, you're fresh out. I wanna take you out, don't play tonight. What you don't know it, that's alright. Something somewhere in the air. I got you, that's the gonna take you there. Super stark, ganz dick drin. Oma Heartwing. Okay, Nachtschwimmer, hier ist unser 999 Mark Kauderwelsch Gewinnspiel. Und wir verlosen kurz nach halb zwölf die 999 Mark. Und heute kommen nochmal alle Fragen über Radio, aber nächste Woche, da müsst ihr dann ein bisschen was dazu tun. Und zwar in allen Filialen der Badischen Beamtenbank. Da liegen die Spielscheine aus. Und da sind die ersten vier Fragen nämlich drauf. Hier bekommt ihr nur die restlichen fünf. Ey! Gefällt euch nicht so, ha? So, nächste Frage. Hey, hey! Yes! Eine wartende Menschenmenge mit tierischem Namen. Wartende Menschenmenge mit tierischem Namen. Da brauchen wir den sechsten Buchstaben. Ist das okay? Hey! Das ist übrigens die zweite Version von Mr. Ed. L, hättest du die Frage gewusst? Aber nein, du nicht. Ich versuche dir das mal so klar wie möglich zu sagen. Ich würde mir eher die Nase mit einem Dosenöffner abschneiden. Ich würde eher im Abwasserkanal nach Äpfeln tauchen. Ich lasse mir eher ein Katheter anlegen von der Größe eines Gartenschlauchs. Als dass du hier mitmachst. Ja, das wissen wir schon. Team und Ole spielen verrückt nach Schwärmer, 22.45 Uhr. Ganz nebenbei grüßen natürlich alle Blondies. Ihr kommt noch dran. Schalt mich aus. Hey! Excellent! Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Schalten Sie Ihr Radio auf. Radio. Wow. Yeah, baby. You gotta trust me. Wow, wow, wow. The way that I should go, it's time to tell. Let me off the hook. You know me, I'm playing by the book. And all I'm asking in return is for you to show me which way to turn. Of trust. Trust me, I'll be the one. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo, die dabei sind und hallo, die sich zugeschaltet haben. Das ist der totale Abend. 999 Mark. Gibt's heute Abend noch. Achtung, fertig und los geht's. Da müsst ihr einfach dabei sein. Euch erwartet jede Menge Spaß und Spannung. Oi, oi, oi. Und jetzt kann der Spaß beginnen, oder? Übrigens, das Lösungswort umschreibt, was Studenten und Schüler gerne mehr hätten, aber immer seltener kriegen. With an extra large spaceship from the ground, the stars are shining. So, hier kommt Captain Hollywood Project. Captain Hollywood. Nach schon mal, wie sieht's aus? Seid ihr auf dem Wege der Lösung? Das Lösungswort umschreibt, was Studenten und Schüler gerne hätten, aber immer seltener kriegen. Aber eigentlich immer ganz gut kriegen. Ein paar Mal im Jahr. Mal länger, mal kürzer. Das ist die heiße Nummer für unser Kauderwelsch-Gewinnspiel. Piloten. unter sich. Jedes Mal, wenn ich über New York Nebel liegt, lande ich nach Gefühl, erzählt der US-Pilot seinen Kollegen. Das mache ich dann so. Fenster raus, Fenster auf, Arm raus, Freiheitsstatue fühlen, Arm rein, landen. Mache ich in Paris genauso, sagt sein französischer Kollege. Fenster auf, Arm raus, Eiffelturm fühlen, Arm rein, landen. Bei mir ist das noch viel einfacher, sagt der Pilot aus Italien. Fenster auf, Arm raus, rein, landen. Die Kollegen schauen verdutzt. Der Kollege aus Italien präzisiert die Sache. Also es geht so, Arm raus, Arm rein, Armbanduhr weg, rum, landen. Und damit habe ich jetzt Italien verbeult. Uhr 16 wird es gleich. Nachtschwärmer, vergeht euch gleich das Lachen. Das ist der absolute Geheimtipp. Der kommt jetzt bei 6 raus. Den gab es ja lange auf Import. Und diese so einfach produziert. Den machst du mit einem kleinen 33 MHz PC. Aber das ist der absolute Renner zurzeit. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Hey. Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist es die Möglichkeit? Wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Regenbogen. Live und exklusiv. Da krieg ich eine Gänsehaut und ein Fußrollen. Und jetzt kommt die neue General Base. General Base, New Play. Hier ist Radio Regenbogen. Mit uns am Kauderwelsch, das Spiel um 999 Mark. Und das Lösungswort, das ihr jetzt auf die Nummer, die ich nachher nochmal bringen, sprechen soll, umschreibt, was Studenten und Schüler, die Ferien haben, gerne hätten, aber immer seltener kriegen. Feldergroschen. So, noch schneller. Achtung, Achtung. Ich hatte ja gesagt, die machen vor Techno. Nichts macht mir halt davor. Nichts. Nee, erst bringen wir mal die Telefonnummer. 0190 211 255. Und jetzt Rex Gildo Spezial. Oh, ist das geil. Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute gebe ich für alle zum Abschied ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt die Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, feiern auch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Mexicana, heute gebe ich für alle zum Abschied ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt die Tequila, der glücklich sein lässt. sein, denn sie sind hier. Feier noch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute geb ich für alle zum Abschied ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt die Tequila, der glücklich sein lässt. Das ist akustische Umweltverschmutzung, ich kann das nicht mehr aushalten. Das war noch nicht alles. All I want. 299 Mark. Und wie sieht's aus? Seid ihr auf dem Laufenden, Nachtschwärmer? Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Und es kommt noch besser. Der heiße Tipp von Charlie 2000. Lauf dem Geld nicht hinterher. Geh ihm entgegen. Jetzt fängt der alte schwere Nöter gleich zu singen an. Lost in Space. Nach schon mal in etwa 10 Minuten fragen wir den Computer ab. Ihr habt noch die Möglichkeit anzurufen. Das Lösungswort besteht aus 9 Buchstaben. Und es umschreibt, was Studenten und Schüler in den Ferien gerne hätten, aber immer seltener kriegen. Lost in Space. Vielleicht können wir wenigstens mal eine kleine Pause einlegen. Radio am Abend. Radio am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Radio für echte Nachtschwärmer. Schreib leg, hör zu und mach. Sag schon mal, wir haben heute natürlich noch andere Gewinnspiele nachher. Wir haben noch jede Menge Karten zu verlosen für Partys. Dranbleiben! Okay, ich bin okay, ihr seid okay, alles klar. Peter Steiner und Charlie grüßen alle Nachtschwärmer. Aber Vorsicht! Ist cool, man! Ist cool, man! Ist cool, man! Ist cool, man! Ist cool, man! Ist cool, man! Ist cool, man! Ist cool, man! Yeah. It's cool, man. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber Vorsicht! Hallo Peter Steiner. Ich hatte ja bei der Radio Regenbogenfete zweimal mit ihm Kontakt. Ist der Obercoolste. Charlie 2000 bleibt Coolman. Ja, okay. Was haben wir jetzt hier? Conquest of Paradise. Thank you. Sonnenschirmer, der Zufallsgenerator, den brauchen wir ja, wenn mehrere richtige Lösungen eingehen. Der hat rotiert. Der ist in Schwitzen gekommen. Und in der Leitung habe ich eine Siegerin. Die hole ich mir gleich. Und die frage ich zuerst, wie das Lösungswort heißt. Erstmal begrüße ich die Theresa. Hallo, Theresa. Hallo. Sie ist 23 und wohnt in Altensteig. Das ist da in der Nähe von Calw. Habe ich das richtig gesagt? Ja, richtig. In der Nähe von Nagold, genau. Haha. So. Erstmal Gratulation. Hallo. So. 999 Mark. Und jetzt bitteschön das Lösungswort für alle, die es nicht rausbekommen haben. Ferienjob. Ferienjob, jawohl. Da, da, da, da. Die Theresa ist die Siegerin. Hol dabei die Siegerin, du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Also Theresa, nochmal Gratulation. Das Geld ist am Montag da. Okay. Oder der Scheck geht zumindest raus und Dienstag spätestens da. Was wirst du mitmachen? Ich gehe eben in des Monats in Urlaub und nehme ich es eben mit. Super! Toll, Dankeschön. Tschüss. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. So, Prince Idol Show, Marky Mark, here we go. Ich weiß nicht, vom Hocker reißt mich der Song nicht. Action ist Freitagabend. Action ist Action-Pack. Freitagsabends. Freihaus. Action. Action ist, nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack. So, warte mal, jetzt kommt gleich das Wetter, die Nachrichten mit unserem Max und dann geht's weiter und zwar gleich mit dem Gewinnspiel. Aha. Ich möchte aus dieser Folterkamera raus. Heute ist Freitag. Ich möchte nach Hause. Attention. Hi. Hey, ja, hey, hey. Und jeder wackelt mit dem Kopf. Attention. Wir sind gar nicht ganz normal. Also bleibt dran, Leute. Max, mach doch die Klappe zu. Und jetzt? Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer. Hallo, da sind wir wieder. Jetzt wird wieder voll durchgestartet. Und kalt Fettnäpfchen ausgelassen. Heiße Szene, eiskalter Leitsch. Ist Lust, wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Richtig. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spaß. Ein Gewinnspiel. Und jetzt suchen wir 5 Interpreten. Und die Telefonnummer jetzt ist 0138 8000. Und das ist jetzt ein Zusammenschnitt, als damals die sogenannte Italo-Welle da war. Da kommen die besten Songs davon. rushing across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Let's get to you. Wir suchen 5 in der Britten, Italo Spezial. 0138 8000. Kann sich in diesen Song erinnern. People from Ibiza. Das war doch damals der absolute Sommerhit. Wie letztes Jahr Saturday Night mit Wakefield. We'll be right back. Hier ist unser Gewinnspiel Italo Spezial. Oh, yeah! Immer noch unser Gewinnspiel. Ich bringe noch zwei. Und die wichtigsten sind hier da Self-Control, Tarzan Boy, Call Me, People from Ibiza, Fortuna Villa, Hey Hey Guy, das war mal ganz dick drin. Und da brauche ich insgesamt 5 in der Breten. Jetzt kommt noch einer, den kennt auch jeder. Hoffe ich doch. Okay, das war's. Love is in the air. Hallo. Hallo. Happy weekend. Ruf mich an. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Unsere Lieblingssendung. Die Party kommt jetzt erst richtig in Schwung. 018 8000. Übrigens jeden Freitag von 22 bis 2 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Radio Regenbogen für euch Nachtschwärmer. Und ich habe noch einige Karten zu verlosen. Es kommt jetzt gleich nachher nach dem Verkehr. Aber jetzt wollen wir erstmal den Gewinner ermitteln. Ich habe in der Leitung den Dennis aus Neuburg, er ist 27. Dennis, ich grüße dich, hallo. Ja, hallo. So, hast du auf jeden Fall Interpreten auf Lager? Ja, ich hoffe. Okay, lass mal hören. John Paul Young. Richtig. Laura Branigan. Ja. Sandy Martin. Sandy Martin, ja. Tracy Allman. Lass mal gelten, ja. Baltimora. Baltimora, jawohl, Tarzan Boy. Aha. Thompson Twins waren, glaube ich, auch noch dabei. Thompson Twins? Ja, das ist richtig. Das ist richtig, jawohl. Da war noch Steve Allen dabei, Ken Laszlo, Vanilla Scotch, Disco Band, Spagna. Self-Control, das war Raff, aber das war ja auch das andere noch. Hey, super! Hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntag. Abend plus Musik. Alle anderen legen auf. Man tut es selbst. Die doofe Witze-Ecke. Ein Sexshop in Berlin. Würden Frauen für Vibrier Ultra singen, für Wonnenzauber im Schritt unter der Wäsche? Nee, ist nicht so prickelnd, glaube ich, meinen Sie? Und warum verwenden Sie Vibrier Ultra? Ja, weil das ein neues Erlebnis war, wie ein Rauschmittel. Hm, haben Sie da mal ein Beispiel? Ja, also ich mag unheimlich gern Schokoladenbraune, besonders im Bett abends. Ne? Wenn der sich mal verkrümelt, dann hole ich Vibrier Ultra aus dem Nachttisch raus und das bringt mir wahren Zauber. Könnte man sagen Wonnenzauber? Also Wonnenzauber ist ein gutes Wort, finde ich. Ja, das müssen Sie uns aber jetzt singen, ne? Ich versuch's mal. Wonnenzauber. Sauber im Schritt. Prima. Ja, so ungefähr. Und Sie heißen? Monika Sängerprim aus Berlin. Wonnenzauber im Schritt, Vibre Ultra. Du, Onkel Trittmeier. Ja, Susilein, was ist denn? Also, entweder du gibst mir die 12 Kisten Orangensaft oder ich sag der Mama, was du mit Tante Trude gemacht hast. Du, das darfst du nicht tun. Doch. Entweder frischer presst oder gleich Apfelsina. Soll ich noch fragen? Und was ist mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. We'll be right back. Herzlich willkommen! Da kommt was auf euch zu! Ach, ist das geil! Radio am Abend, Radio am Freitag, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Das nächste Gewinnspiel ist in Vorbereitung, aber erst was anderes hier. Der Hammer des Monats bei Charlie 2000. Okay, roll the drum. So, jetzt geht die Party richtig los. Ich will jetzt alles wackeln sehen. Alle Hände nach oben. Come on. Weiber, Weiber. Weiber, Weiber! So! Und jetzt grüßen wir alle geilen Weiber dieser Welt! Vor allem Samantha Fox, Anna Lamucci, Dolly Buster, Weiber! Weiber, Weiber! Weiber, Weiber! Ich will jetzt alles wackeln sehen! Alle Hände nach oben! Macho nennt er sich. Der Song heißt Weiber, Weiber. Steht da drauf. So, dann schon mal übrigens zur Information. Einige haben das nur gemerkt. Das Kauderwelsch-Gewinnspiel ist natürlich schon längst beendet. Die 999 Mark sind an die Frau gekommen. Sauber. Und tschüss. Jetzt kommt die Werbung. Schon wieder. Blue Box Banking Überschrift präsentiert den Hitmaker Mr. C aus London, bekannt von der Gruppe The Shaman, am 16. März im Normalclub in Heidelberg. Dafür verlosen wir hier 5x2 Eintrittskarten. Also nochmal, 16. März im Normalclub in Heidelberg. 5x2 Eintrittskarten. Mit Mr. C im Normal. Clubmitglieder zahlen nur die Hälfte. So, jetzt bringen wir erstmal die 5x2 Karten hinter uns. Also derjenige, der anruft, bekommt jeweils zwei, der kann dann einen Freund oder Freundin mitnehmen. Okay? 018-8000. Tja, das ist die echte Nachtschwimmersendung, wie jeden Freitag von 22 bis 2 Uhr. Lollipop! Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Tja, aha, Spezial, Take On Me. 0 Uhr 41 wird's gleich. Ich schalte um ins Bandiland. Und jetzt die Lokalnachrichten. Vor wenigen Augenblicken konnte im letzten Moment eine Familientragödie abgewendet werden. Eine schluchzende Frau und ihre zwei hysterischen Kinder konnten davon abgebracht werden, sich vom 40-stöckigen Sears Tower zu stürzen. Nach unserer Kenntnis war das der erste Versuch eines gemeinsamen Familienselbstmordes in der Geschichte der Stadt Chicago. Augenzeugen zufolge soll die Frau immer wieder vor sich hingewimmert haben. Schuhe. Er verkauft Schuhe. Er verkauft Schuhe. El, was hast du dazu zu sagen? Ich möchte euch an einer Erkenntnis teilhaben lassen. Ihr seid Ärsche. Danke. Das ist El Bundy. Raven drum. Breakbeat Raver. Programm, ey. Und jetzt haben wir die ganz neue Erotik. Und zwar zack, zack. Ja. Fred, come to bed. Das ist gleich wieder das Stichwort hier. Die doofe Witze-Act. Hallo Blondies. Hallo Nachtschwärmer. Wie kann man die Meinung einer Blondine ändern? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ins Ohr blasen oder ein neues Bier bestellen. War nicht so gut, ha? Woran erkennt man, welche Blondine die Kellnerin ist? Es ist die mit dem Tampon hinterm Ohr auf der Suche nach ihrem Kugelschreiber. Ja. Hey! Come on. Und hier ist die Welle, was ich freitags an den Nachtschirmen treffen. Hey! Mr. President, aber nur weh. Die Sängerin ist eben auch blond von denen. Thanks. Popmusik ist doch was Schönes. Und du bist blöd. Ra la la la la la la la la. The best music on the best station. All together now. All together now. Hier ist die neue Intermission. All together now. In no man's land. All together now. All together. All together now. All together now. All together now. All together now. Wie die Zeit vergeht, nach Schimmer. Jetzt kommen gleich wieder Nachrichten, Verkehr und dann geht's weiter mit dem nächsten Gewinnspiel. Aha. Und jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Sendung? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Radio von hier, Radio wie wir, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Letzte Stunde extra für Nachtschwärmer. Haha. Hallo, hier sind wir wieder. Kommis, Fuzzi, Schleimi, Schlaffis, wer denn hier veralbert? Affengeil, was ein Teil, andere gar nicht wahr. Wir haben noch ein Gewinnspiel, dann verlosen wir noch ein paar Karten. Und dann machen wir noch irgendeinen Schuhverkäufer noch fertig hier. Das ist er also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Full Power. Attention. Schnallt euch an. Und für alle, die sich schon aufs Ohr legen. Wenn meine Pippi kommt, dann werden nur noch die Kleider von euch übrig bleiben. müssen ihn unbedingt härter anfassen. Ich habe das Gefühl, mit Wasser und Brot allein kriegen wir den nicht reich. Wo ist Pippi? 1:07. Peter Steiner, bitte das Gewinnspiel. Aber it's cool, man. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Ja. Hey Leute, macht die Leitung frei. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Power. Wir suchen 5 in der Briten. Anrufe 0138 8000. Aber erstmal anhören, was da kommt. Right thing. Melody is the right thing. So, nachschauen, während das Gewinnspiel läuft, darf ich nochmal ganz kurz die Termine von Charlie 2000 durchgeben. Für alle, die es noch nicht wissen und die es erst eingeschaltet haben. Und für alle, die sich noch überlegen. Und zwar heute Abend, am 11. März, in Donaueschingen in der Donauhalle B. Riesengroße Halle. Und die andere Anlage ist in La Reichenbach in der Geroldsecker Halle. Ganz andere Gegend, Donaueschingen. Und im Elsass in Seebach und in Moschwiller bei Hagenau. Haha. Oder gerade unsere Information, wir sind ja manchmal 3-4 Mal unterwegs am Wochenende, manchmal auch 5 Mal, je nachdem, weil wir so viele Terminanfragen haben, das geht nicht anders. Aber die DJs sind schon geschult, die werden immer geschult, immer mehr, die bekommen ganz tolle Remixe von mir, alles mit, also da ist gar kein Problem. Natürlich kann ich nicht überall sein, das geht einfach nicht. You are mine. The love I have inside of me is not more than a fantasy to me. My days are long and I don't know what's been going on. My life without you is so sad, a dream I wish that I had. My nights so long since you've been gone. A feeling that goes on and on. No love from you, what can I do to keep myself from loving you? Wir haben schon weit mehr als 50, ich kann mir nicht aufhören. Hier ist euer Nachtschwärmer, euer DJ vom Dienst. Danke. Das schärfste Programm gibt's bei uns. Das Ganze im Chor. Radio von mir. Radio mit mir. Radio Regenbogen. Wir hören Radio Regenbogen. Was hörst du? Bitte alle sofort rausgehen. Ja. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Gag, sieben, acht, gute Nacht. Ein, drei, fünf, sieben, ein, drei, fünf, Polizei. Das sind schon über 15 Titel. 5 brauche ich nur. Aber ich kann nicht aufhören. Die sind so stark, hä? Nachtschwärmer. Ich höre mal rein in die Leitung. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal, Charlie. Natürlich. Charlie! Dankeschön, Charlie. One, two, three, on the microphone, check up. Step back as I start to wreck your body. I wanna see you start to pump. Grab a girl, just bend and start to jump. And don't stop till the work is done, cause that's what I call good fun. Okay, jetzt noch ein Hammer. Wo sind die Hände? Wo sind die Arme? Put your hands in the air! Come on! This is Scooter! We want to say a big shout to you and to all ravers in the world! And to Westbam, Marisha, Stevie Mason, the Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox, the Hooligan, Cosmic, aber jetzt echt der letzte, haha. Was machen meine Telefonleitungen? Das ist ja toll. Ich bin wohl ein Clown, Charlie. Charlie, du musst was unternehmen. Hör auf! Der haut doch nur auf den Putz. Jetzt dreh nicht durch. Charlie, so nicht. Happy Children, Peter Lyon aus alten Tagen, 1:27 Uhr. Jetzt gehe ich an die Leitung. Wen habe ich da? den Jörg aus Speyer, er ist 18. Hallo Jörg, ich grüße dich. Hallo. Jörg, es dürfte kein Problem sein für dich jetzt. Würde. Ich habe Interaktiv. Interaktiv, ja. Magic Affair. Magic Affair, ja. Modo. Modo. German Spoon. Richtig. DJ Bobo. Ja. Corona. Ja. Sandhui. Ja. Nein, reicht eigentlich schon. Ah ja. Okay, super. Das war eigentlich für jeden ganz leicht durchkommen. Das war das Wichtige. Ja, Charlie. Super stark. Ich nehme deine Adresse gleich auf. Es lebe die Volksmusik. Juhu. Immer freitags von 22 bis 2 Uhr. Alles okay? Nee, nee. Jede Menge Gewinnchancen. Absolute Top-Hits. Und Schuhverkäufer ohne Ende. Starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Radio von hier. Radio Vivi. Radio Regenbogen.